Jesus aber ging auf den Ölberg. In der Frühe aber erschien er wieder im Tempel, und das ganze Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Es bringen aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen war, und stellten sie vor und sagten zu ihm, Meister, diese Frau ist auf der Sett im Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetze aber hat uns Moses befohlen, solche zu steinigen, was sagst nun du? Dieses aber sagten sie ihn zu versuchen, damit sie eine Anklage gegen ihn hätten. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf den Boden. Wie sie dabei beharrten ihn zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. Und abermals bückte er sich und schrieb auf den Boden. Sie aber, da sie das hörten, gingen sie hinaus einer nach dem anderen, die Ältesten voran, und Jesus blieb allein zurück mit dem Weibe, wie sie da stand. Jesus aber richtete sich auf und sagte zu ihr, Weib, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Sie aber sagte, keiner, Herr. Jesus aber sagte zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht, gehe hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Wiederum redete Jesus zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nimmermehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, du zeugst über dich selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Antwortete Jesus und sagte zu ihnen, auch wenn ich über mich selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wo ich hingehe. Ihr aber wisset nicht, woher ich komme oder wo ich hingehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Und wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, weil ich nicht allein bin, sondern mit mir ist der, der mich gesandt hat. Auch in eurem Gesetze aber steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin Zeuge über mich, weiter ist der Vater, der mich gesandt hat, Zeuge über mich. Da sagten sie zu ihm, wo ist dein Vater? Antwortete Jesus, ihr kennet weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte sprach er im Schatzhause lehrend im Tempel, und niemand griff ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Da sprach er wiederum zu ihnen, ich gehe hin, dann werdet ihr mich suchen, doch ihr werdet in eurer Sünde sterben, wo ich hingehe, könnet ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden, er will sich doch nicht selbst töten, dass er sagt, wo ich hingehe, könnet ihr nicht hinkommen? Und er sagte zu ihnen, ihr seid von drunten her, ich bin von droben her. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. So habe ich euch denn gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Sagte Jesus zu ihnen, fürs Erste, was ich zu euch sage, viel habe ich über euch zu sagen und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und ich, was ich von ihm gehört habe, das rede ich in die Welt. Sie verstanden nicht, dass er ihnen vom Vater sprach. Da sagte Jesus, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern so rede, wie mich der Vater gelehrt hat. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit das tue, was ihm gefällig ist. Da er dieses redete, da wurden viele gläubig an ihn. Da sagte Jesus zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, wenn ihr an meinem Worte haltet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie entgegneten ihm, wir sind Abrahams Samen, und sind nie jemands Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Antwortete ihnen Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber hat seinen Platz nicht für immer im Hause, der Sohn aber bleibt für immer. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, allein ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort euch nicht eingeht. Was ich bei dem Vater gesehen habe, rede ich, so tut auch ihr, was ihr vom Vater gehört habt. Sie antworteten ihm, unser Vater ist Abraham. Sagt Jesus zu ihnen, seid ihr Abrahams Kinder, so tut die Werke Abrahams. Nun aber suchet ihr mich zu töten, einen Menschen, der ich euch die Wahrheit geredet, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sagten sie zu ihm, wir sind nicht aus Unzucht entstanden, wir haben nur einen Vater, Gott. Sagte Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Nicht also, dass ich von mir selbst gekommen wäre, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt zum Vater den Teufel, und eures Vaters Gelüste wollt ihr vollbringen. Der war ein Menschenmörder von Anfang und ist nicht in der Wahrheit bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, redet er aus seinem Eigentum, weil er ein Lügner ist und der Vater davon. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, glaubet ihr mir nicht. Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich Wahrheit rede, warum glaubet ihr mir nicht? Der aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr es nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Juden hoben an und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Antwortete Jesus, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater, und ihr schmäht mich. Ich aber sorge nicht für meinen Ruhm. Es ist einer, der dafür sorgt und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn einer mein Wort hält, wird er nimmermehr den Tod schauen in Ewigkeit. Sagten zu ihm die Juden, nun haben wir es sicher, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn einer mein Wort hält, wird er nimmermehr den Tod kosten in Ewigkeit. Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham, der doch gestorben ist? Auch die Propheten sind gestorben. Zu was machst denn du dich selbst? Antwortete Jesus, wenn ich mich selbst rühme, ist mein Ruhm nichts, es ist mein Vater da, der mich rühmt, von dem ihr saget, unser Gott ist er. Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sage, ich kenne ihn nicht, so werde ich zum Lügner gerade wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sagten die Juden zu ihm, du hast noch nicht 50 Jahre, und hättest Abraham gesehen? Sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, ihn zu werfen, Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus.